Und weiter geht es mit Part 2 unseres Podcasts zum Thema Oscar-Nominierung 2016. Diesmal mit den Kategorien Bestes Szenenbild, Kamera, Originaldrehbuch, adaptiertes Drehbuch, Nebendarstellerin, Nebendarsteller, Hauptdarstellerin und bester Hauptdarsteller. Viel Spaß. Ja, gut. Na, dann kommen wir zum besten Szenenbild. Sogar schon. Bridge of Spies ist wieder mal nominiert. The Danish Girl ist auch nominiert. Mad Max ist nominiert. Der Marsianer ist nominiert. Und The Revenant ist nominiert. 100%iger Sieg für Mad Max. Weil Ausstattung, Szenenbild sind die Autos. Okay. Und so ein Shit. Und ganz ehrlich, also was sie da alles gemacht haben. Ja. Also ich wüsste beim Marsianer nicht, was der Grund sein sollte. Klar war das Ganze, also die Mars Base und sein Rover da, war alles ganz cool, aber das war's dann auch. In The Revenant, ja, gut, der könnte, naja, also für dieses Fort, das war ja wahrscheinlich komplett gebaut. Und Szenenbild ist auch sowas wie das Boot, auf dem sie gefahren sind, und die Pferde, die bepackt waren und bla bla bla. Das war alles ziemlich gut, aber Mad Max hatte einfach so eine Wucht. Das war, also, keine Ahnung, ich glaub, es gab 50 Millionen Autos und jedes Auto war so krass individuell und selbst designt. Und die konnten ja auch fahren, also war nicht so, dass sie einfach nur für die Optik da standen und irgendwie auf dem Anhänger standen und der Anhänger ist gefahren, sondern das war ja alles richtig gemacht quasi. Und ja, bestes Szenenbild muss eigentlich Mad Max gewinnen. Ja. Und dann kommen schon die großen Kategorien, oder? Beste Kamera. Ja. Und da bin ich richtig. Also das wird der Oscar, wo ich echt sage, ich habe gar keine Ahnung. Weil Sicario ist nominiert mit Roger Deakins, The God. Carol ist nominiert, dann ist The Revenant nominiert, dann ist The Hateful Eight nominiert und dann ist Mad Max nominiert. Und die nehmen sich alle nix, weil also Sicario ist von Roger Deakins. Roger Deakins kann man mal sagen, das ist so der Kameragott unserer Zeit. Ich glaube, der war jetzt, also er war für die Oscars auf jeden Fall schon im zweistelligen Bereich nominiert, glaube ich. Was er hat ihn noch nicht einmal bekommen, das letzte war Skyfall. Okay. Und, oder? Nee, das heißt war Prisoners. Das war nach Skyfall. Also er hat noch nie den Oscar bekommen, aber es gibt ja es gibt ja die Americans Guild of Cinematographers. Also wenn manchmal so Kameramänner im Abspann genannt werden, steht da A. C. G. Ungram. Und es gibt ja von allen Sachen. Also es gibt die Americans Guild of Directors, American Guild of Cinematographers und auch Ton und bla bla. Und der hat in dieser Americans Guild ewig oft gewonnen. Und man darf nicht vergessen, Kamera ist ja auch Lichtsetzung und so weiter. Und wenn man sich zum Beispiel mal Skyfall ansieht mit diesen ganzen Lichtern, also Skyfall haben wir alle gesehen. Ja. Da wo zum Beispiel Bond. Ja, doch, ja. Da wo Bond in war Shanghai, wo er einmal ist? Oder Seoul oder sowas jedenfalls, wo er denn da oben ist mit diesen kompletten Glaswänden diesen Spiegelungen, oder wenn er zu diesem Casino fährt, da draußen in fucking Macau, das war ja alles Studio, das war ein Wasserstudio und mit diesen 1000 Lampen, diesen Blumen und so, oder das komplette Haus brennt. Und Javier Bardem geht vom Haus weg und sieht so diese schwarze Silhouette und das Rote dahinter. Also der ist schon unglaublich krass und Prisoners. Er macht das komplette Gegenteil mit diesem Tristen alles, aber trotzdem wunderschön irgendwie. Sicario, wo du einfach komplett Topshot so über die Landschaft fliegst und du siehst noch so den Schatten von dem Flugzeug auf dem Boden und alles ist so Wüste und karg. Und also der hat einfach eine unglaublich krasse Qualität, wird auch jetzt langsam alt. So, da könnte das gleiche gelten wie für Ennio Morricone. Carol habe ich nicht gesehen. Na gut, Sicario ist also sicherlich ein super Carol, Film. Carol habe ich nicht gesehen. The Revenant war so krass kameramäßig. Vor allem, das war halt, der wurde zum einen gedreht mit dem neuen Arri-Prototyp. Das ist eine neue digitale Kamera, die hat einen 63mm Chip drin. Also, das ist fast dasselbe wie Tarantinos 65mm Oldschool-Film, nur im digitalen Format. Denn halt mit so einer Linse und mit. Also, Revenant war ja an sich fast, das war ja fast Plansequenz an Plansequenz, also es war ja nicht eine durchgehende, aber es war immer, hier machen wir eine Minute ohne Schnitt, 10-mal durchchoreografiert, es geht sofort Schnitt weiter auf eine Minute durchchoreografiert und es war ja die ganze Zeit den ganzen Film über, immer mit diesen 380-Grad-Schwenks. Also Leonardo DiCaprio geht hoch, sieht diese Bisonherde Und er guckt und du gehst mit seinem Blick quasi mit. Die Kamera übernimmt den Blick, fährt einmal rum und fährt wieder auf sein Gesicht und er geht aus dem Bild raus. Und dann kommt wieder eine Plansequenz. Und es war einfach durchgestylt bis zum geht nicht mehr. Ich glaube, die der Kamera gemacht haben, haben auch eine andere große Sache gemacht. Ich weiß nicht mehr welche. Ist das eigentlich derselbe Kameramann, der auch für Birdman die Kamera macht? Ja. Okay. Genau, ich glaube, das ist derselbe. Ich weiß es nicht. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob sie sind, aber ich glaube schon. Birdman ist ja fast durchgehend eine Plansequenz. Das ist eine Plansequenz. Ja. Aber also, es ist. Also mit versteckten Schnitten vielleicht. Mit tausenden versteckten Schnitten. Ja, ich denke also, auch. Wenn immer mal da, glaube ich, durch die Tür geht, ist es eigentlich Cut. Aber. Ich mache vor. Also, man hat es ja nicht. Aber ich muss sagen, ich bin überhaupt kein Fan davon, wenn es. Also, das bei Birdman, ich fand es grausam. Ich fand es einfach, es hat den Film so ewig lang gemacht. Und es war so schlimm, also was heißt so schlimm, was wie, das ist aber eine Plansequenz. Ja, ich fand es einfach nur super anstrengend. Und ich würde auch gerne wissen, was das einem bringt. Also ich würde gerne wissen, was dem Zuschauer bringen soll, welches Gefühl mehr rübergebracht werden soll. Dass einfach man die ganze Zeit dabei ist. Dass man so ja, macht. Du, aber ich war bei Redmond auch die ganze Zeit dabei. Und da waren Schnitte und es war dadurch viel mehr besser zu ertragen, meiner Meinung nach. Also bei mir hat es gewirkt bei Redmond. Ich fand es auch geil. Weil, und das nämlich regt mich an Birdman auch so aus, nimm mal den Fakt weg, dass es ohne Schnitt optisch ist. Dann bleibt von dem Film nicht viel übrig. Ist genau wie der Inhalt, die Schauspieler. Also ich fand schon sehr viel noch zu bieten. Die schauspielerische Leistung allein von Michael Keaton. Also Michael Keaton fand ich gar nicht so geil, ich fand Edward Norton. Ja, Edward Norton, der war auch krass, aber. Ja. Überhaupt. Ja. Und die ganze Geschichte fand ich auch super. Nee, ey, was mich an Birdman super krass aufregt, ist Birdman ist einfach nur ein Film, wo der Regisseur sich für so super wichtig hält, dass er allen mitteilen muss, was er über die Filmwelt denkt. Das ist Birdman. Was anderes ist der Film nicht. Das ist einfach nur Michael Keaton, der die Worte von Inarito in den Mund gelegt bekommt, wie dumm die Filmwelt ist. Ja. Das ist Birdman ist 2 Stunden lang die Meinung von Inarito über die Filmwelt. Der hält sich für so wichtig, dass er das sagt. Ist das völlig okay, dass er sowas macht? Nee. Und dann machst du auch einen Film, wo du darüber sagst, dass der Israel-Konflikt vielleicht scheiße ist. Also man benutzt auch Filme sowieso, um seine Meinung kundzutun. Ja, und ja nur, wenn jetzt aber etwas geht, wo er selber dabei ist. Aber guck mal, Inarito stellt sich quasi damit über alle seine Kollegen, indem er einfach sagt, oh, ich bin so super, ich sehe die Filmwelt so, wie man sie eigentlich sehen sollte. Ich kann das seine Meinung sagen. Also ich habe damit überhaupt kein Problem. Na gut, aber es ist ja schon länger gehatet, Burton ist bei mir immer noch, ich würde immer noch ziemlich hoch bewerten, ist einfach nur, der ist nicht so grandios. Viele sagen, wie viele damals gesagt haben, was ja grandios ist. Boyhood waren auch ja. Damals. Also ungefähr. Ich glaube, wir haben das schlimme Übel mit Birdman damals erwischt. Wo waren wir jetzt bei Kamera? Das war The Revenant, also Revenant krass. Ja, Hateful Eight, super heftig. Alleine weil das auf 65mm Film gedreht wurde, das so oft promoted wurde, dass auf 70mm gescreent wird, diese Roadshow machen. Zum einen ist es dennoch so was richtig Film-Oldschooliges, was halt die Academy und die Oscars immer lieben, wenn sowas gepusht wird. Deswegen, also hat's genauso krasse Chancen. Und dann kommt halt Mad Max, und sorry, Mad Max war kameramäßig auch bahnbrechend. Allein wegen diesem Center-Framing, was sie gemacht haben, wegen dem schnellen Schnitt, also alles in die Mitte packen, damit das Auge einfach niemals wandern muss. Und auch da, wie der Film gedreht wurde, wurde ja auch auf Film gedreht und nicht digital, einfach übertrieben gut. Also alle Filme dadurch, die Bank sind heftig. Ich würde sagen, dass Carol und Mad Max ein bisschen weniger Chancen haben auf das ganze Ding. Okay. Also ich würde sagen, Sicario, The Revenant und Hateful Eight sind die großen Nominierten und ich würde sagen, dass Hateful Eight kleine Chance über allen beiden anderen auch hat. Ich glaube, Revenant. Ich auch. Bei Revenant. Also wenn der den nicht kriegt, dann weiß ich auch nicht. Also ich würde vielleicht sogar wetten, dass der den kriegt. Weil die Landschaftsaufnahmen sind einfach einmalig. Da musst du wieder überlegen, das ist ja keine Auszeichnung von Qualität. Ich meine, die Landschaftsaufnahmen sind großartig. Ja, das ist die Landschaft, aber es ist nicht die Kamera. Du kriegst mit der Kamera über die Landschaften, dann ist gut. Also aber worunter fällt denn das jetzt? Ja, okay, es ist, weiß jetzt nicht, aber bei Revenant war doch auch so ein tolles Ding, dass die ohne künstliches Licht gearbeitet haben. Ja, zum Beispiel. Ist das Kamera? Oder? Also, ja, natürlich ist das Kamera. Das ist ja eine Entscheidung. Und ich meine, wenn es dann besser aussieht, oder weiß ich nicht, aber wenn es einfach gut aussieht, ich weiß gar nicht, ob das ist bemerkenswert, so dann krass. Aber ich meine, letztendlich, wie gesagt, sowas wie, es gibt ja diesen einen, es gibt ja viele Schüsse, wo die dann Leonardo DiCaprio einfach so winzig in so einer riesigen Landschaft läuft. Mhm. Das hat dann nichts mit guter Kamera zu tun. Das ist einfach nur, das ist halt einfach nur die Location, wo sie es drehen. Und das ist dann einfach nur, ja, wir lassen eine Drohne fliegen und schließen, wie du da langläufst. Und machen auch nichts. So, das kann sonst was für einen Film machen, aber es wird niemals nominiert wurde, zum Beispiel für die Eröffnungssequenz von The Revenant. Die hat 10 Minuten dauert oder sowas, wo glaube ich 10 Plansequenzen aneinander kommen. Wo, keine Ahnung, die. Spoiler. Ja, okay. Okay. Die Indianer überfallen das Dorf da. Das ist auch kein Spoiler, das ist die erste Szene. Und, natürlich für den Mann, der das noch nicht gesehen hat. Ja, aber die erste Szene ist doch kein Spoiler. Wieso ist denn die erste Szene kein Spoiler, weil du den Film noch nicht gesehen hast? Natürlich, dann weißt du doch, wie der Film anfängt. Ja, und? Also für mich ist es einfach. Wenn man mir jemand erzählt, worum es in dem Film geht, dann sagst du am Anfang auch, ja, wir werden von Indianern angegriffen. Ja, ich finde auch, dass es ein Spoiler ist, aber die meisten Trailer, die man sieht, spoilern eigentlich noch viel mehr. Und also, jedenfalls. Ja, da wird gezeigt. Ja. Und jedenfalls, da bist du erstmal auf dem Boden und wie halt viel sterben und dann fängt der Kampf an und dann gehst du mit einem mit, der kriegt einen Tomahawk von einem Indianer in den Kopf. Ja. Dann ein Schnitt auf den Indianer hoch und dann folgst du dem eine halbe Minute, bis der runtergefetzt wird und dann schnitt zur nächsten Partie. Dann, das ist krass Kamera, also das ist einfach genial so. Und da war The Revenant natürlich, der war einfach durchgestylt. Da gab es nichts mit Schuss gegen Schuss, wir reden miteinander, sondern da gab es echt nur mit, wir lassen uns für jede Sache irgendwas mega trickiges einfallen. Ja. So, aber wie gesagt, Hateful Eight wurde auf 65mm Oldschool Film gedreht und ich glaube, das macht den Film so zum Favoriten, vielleicht nicht mal verdient, aber einfach, wie gesagt. Wo hast du den denn gesehen? In welchem? Super das Kino. Okay. Da, wo es auch 70mm Film wurde. Okay. War es eine Vorpremiere? Ja. Schade, der ist. Ja. Und wer hat bei Spectre? Bei Spectre hat der Typ Kamera gemacht, der auch Star Wars 7 gemacht hat. Das ist der einzige, was also nicht Roger Deakins? Nee. Okay. Aber Spectre war zum Beispiel kameramäßig super krass. Ja. Also da war zum Beispiel auch wunderbar die erste Plansequenz. Genau. Das, ja, da und deswegen sagt jemand, das macht eine Plansequenz geil. Und deswegen finde ich das geiler als Birdman, weil das sticht einfach so krass raus, wie er hochgeht und dann raus und dann sich hindrückt. Das sind 3 bis 4 Minuten. Und die sind einfach super geil. Und ich so, wow. Ja. Und das macht es halt aus. Und das war bei Revenant auch super geil. Ja, schon. Ja. Na gut, aber Kamera ging jetzt schon ziemlich. Haben wir jetzt. Yeah, das bestes Originaldrehbuch, da haben wir Bridge of Spies, dann haben wir von den Coen-Brüdern, kann man ja auch mal sagen, die mitgeschrieben haben. Alles steht Kopf. Alles steht Kopf. Ex Machina haben wir haben Straight Outta Compton und wir haben Spotlight. Hat echt irgendeiner Spotlight gesehen? Nee, das startet doch erst noch, oder? Also in einem deutschen Start wären 3 Wochen. Und in Amerika. Ist er in Amerika schon draußen? Ich glaube auch noch nicht. Muss er, geht gar nicht anders. Also er muss auf jeden Fall in einem Limited Release gelaufen sein, bevor das Jahr hier angefangen hat. Ansonsten darf es nicht nominiert sein. Ach so, deswegen ist wahrscheinlich auch Heil Cäsar nur nominiert. Natürlich. Okay, da habe ich mich nämlich gewundert. Und deswegen wurde ja auch sowas wie The Revenant zum Beispiel einfach in 20 Kinos gepackt am 25. Dezember, damit er nominiert werden kann und läuft dann halt erst richtig an im nächsten Jahr. Hateful Eight ja auch eigentlich so. Ja, will mal jemand anders anfangen? Also alles steht Kopf hat meiner Meinung nach nicht das geilste Drehbuch. Das Konzept ist ganz cool mit den Gedanken. Aber was sie daraus machen, finde ich nicht so geil. Und zum Rest kann ich nicht sagen. Also ich wäre für Bridge of Spies, weil ich die Coen-Brüder mag, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das Drehbuch so geil ist. Na, hast du Bridge of Spies gesehen? Nee. Also du wärst nur für sie, weil du die Coen-Brüder magst. Ja, genau. Das ist okay. Ex Machina ich habe keine gesehen, aber ich habe gehört, dass Spotlight wohl mega krass sein soll. Ist ja auch mit Favorit sogar für manche Kategorien, was noch kommt. Was ich aber vermisse ist, wobei ich jetzt nicht weiß, ob es original oder Jobs adaptiert ist, Steve Jobs wäre adaptiert, dann komme ich später dazu. Oder warte mal. Nee, ist original. Davon sollst du aber eigentlich noch einen vermissen. Wieso? Tarantino. Nee, gut, den habe ich nicht gesehen. Aber ich habe halt Steve Jobs gesehen und war für mich unfassbar. Die besten krass. Dialoge, die ich im letzten Jahr gesehen habe. Und auch, wie sie es überhaupt machen, die ganze Geschichte, nicht sein Leben zu zeigen, sondern nur diese drei Szenen. Aber drei. Geniale Idee. Genial, aber geniale Idee. Fand ich auch sehr gut. Ja. Dadurch ist es halt nicht mehr. Und da habe ich mich übrigens auch, jetzt sind wir ja mit Jobs, können wir drüber reden, da habe ich mich auch drüber gewundert, um ehrlich zu sein, dass der nicht für beste Kamera nominiert war. Weil was sie für eine beste Kamera gemacht haben, war so geil und klug. Also sprich, die haben ja für alle drei Stränge, der eine ist ja 1984. Boah, ich glaube 84, ja. 87 und dann. Nee, 84, 88, ja, so. 94, 99, 98? Boah. Ja, jedenfalls Ende der 90er Jahre. Und die haben für jeden Strang eine andere Kamera verwendet. Also die haben dieses erste Ding, 1984, haben sie auf 16mm gedreht. Also richtig oldschool Film, siehst du auch total die ganze Szenerie an. Das zweite haben sie auf 35mm Film gedreht und das dritte dann mit der digitalen Kamera. So, und das ist so eine fucking geniale Idee, weil es auch das gesamte Mindset von Steve Jobs widerspiegelt. Ja. Weil er in dem Zeitalter, wo wir noch gar nicht die Kamera schon längst im Digitalen angekommen war, so ungefähr. Und voll geniale Idee. Und das Drehbuch, also ich habe auch Hateful Eight gesehen, die nehmen sich sehr wenig. Die beiden Filme, die sind beide auf, also beide Drehbücher sind non plus ultra meiner Meinung nach. Und Hateful Eight kannst du echt, also wenn du diesen Film siehst und der dauert 2 Stunden 45 und es ist nur Reden fast. Also wenn du dir es als Buch vorstellst, denkst du, das ist ein 400 Seiten Roman. Nur mit Dialog. Mhm. Und die sind auch fucking nice geschrieben. Ich würde von denen, die nominiert sind, würde ich es tatsächlich Ex Machina oder Set aber Campen geben, von denen, die ich es gesehen habe. Und ich würde alles darauf verwenden, dass wegen den Skandalen, die jetzt rumgehen und so weiter, sie Straight Outta Campen geben, so ungefähr, damit um ein bisschen alles runterzupuschen und sagen, ja, hey, wir geben euch doch die Oscars, weil da haben sie zumindest noch die Möglichkeit, sind zwar weiße Drehbuchautoren, aber es ist ja ein Film, der komplett über schwarze Kultur mit schwarzen Schauspielern ist. Da haben sie zumindest noch die Chance, diese Oscars zu geben. Wieso haben denn da überhaupt, wer hat mal Straight Outta Campen Regie geführt? Den kann man, also der hat davor gemacht The Equalizer von Denzel Washington, dieser eine Actionfilm, der ganz populär ist. Aber ist der auch schwarz, der Regisseur? Ja, ja. Warum? Also, ich glaube, das war Gary J. Washington. Ich glaube, der ist Gary J. Washington oder sowas. Warum nimmt man dann, wenn alle an dem Film beteiligten schwarz sind, außer den Drehbuchautoren, warum hat man die nicht auch? Also gut, ey, es wird bestimmt noch irgendwo noch ein Weiß geben, aber der große Anteil des Teams war halt afroamerikanisch. Aber schwarz kann man sagen. Schwarz kann man sagen, ja. Und Straight Outta Compton war auch, also hat jemand von euch Straight Outta Compton gesehen? Nee. Bin ich der Einzige, das gesehen habe. Ja. Also ich bin ein riesen Fanboy von NWA und Rap und alles liebe ich und auch von dem Film. Und der Film war einfach, kann man sagen, was man will, war qualitätsmäßig, glaube ich, die Überraschung des letzten Jahres. Da hat keiner gerechnet, dass es so krass wird. Der hat Box-Office-Rekorde aufgestellt, der hat sonst was gerissen, der hat, wie gesagt, ist bei Rotten Tomato, bei Metakritik und so weiter, CinemaScore, einer der besten Filme des ganzen letzten Jahres. Dass er nur da drin nominiert wird, ist richtig, sollten sie schämen ein bisschen, weil der war so verdammt gut in so vielen anderen Aspekten. Aber dazu können wir dann reden, wenn wir zu den abschließenden Dingen kommen. Also Ex Machina, habe ich geliebt den Film, der war super gut, der war auch super gut geschrieben, meiner Meinung nach, keine Frage. Ich denke, einfach wegen den Umständen kriegt es Straight Outta Compton. Von allen Filmen, die ich gesehen habe, würde ich es sofort Jobs in die Hände drücken. Weil ich der Meinung bin, dass die Qualität der Dialoge in Hateful Eight und Jobs zwar gleich gut waren, aber Jobs hat es einfach wie kein anderer Film hinbekommen, den Typen zu charakterisieren. Also, was ich schon Ewigkeiten nicht mehr hatte, und bei Jobs hatte ich das, ich bin aus dem, der Film war zu Ende, und ich dachte, ich weiß jetzt, wer Steve Jobs ist. Also ich habe den Menschen verstanden, der dahinter steckt, so ungefähr, und das haben sie krass geil hinbekommen. Also ich sage, Straight Outta Compton gewinnt, aber sonst hätte es Jobs gewinnen sollen. Ja. Ich würde sagen, finde ich das gut, dass Spotlight gewinnt, aber... aber ist ja auch egal. Kommen wir zum adaptierten Drehbuch. Da sind nominiert Room, Der Marsianer, Brooklyn, eine Liebe zwischen zwei Welten, Carol und Adam McKay für Big Shot. Das habe ich nicht verlesen. Aber, ja gut, keine Ahnung, Marsianer finde ich, ist das Drehbuch nicht so toll. Habe ich das Buch gelesen, finde ich nicht sehr gut adaptiert. Und den Rest, das sind alles Schnulzen, außer Big Short noch. Big Short war. Gut, aber ey, was die da von den Zuschauern eigentlich verlangen, von an Wissen über die Finanzkrise damals. Ja, aber ich finde Big Short wirkte auch ein bisschen wie die unsexy Version von Wolf of Wall Street. Ja. So. Das war so. Ja, das eine war aus der Sicht von einem, der halt versteht, was da passiert, der richtig cool ist, alle verarscht, und die anderen sind einfach so die Nerds, die irgendeinen Hinterausgang gefunden haben, wo man auch noch Geld verdienen kann. Aber halt, da fand ich das Drehbuch nicht so geil, dass man was machen kann. Aber ich finde, alle, die da nominiert sind, kann ich mir noch nicht vorstellen, dass Carol, Brooklyn und Raum, na gut, Raum ist. Ja, aber sind das so krasse Sachen? Da könnte ich mir sogar wirklich vorstellen, dass der Marsianer den gewinnt. Vielleicht gab es halt nicht so viele Literatur, also Filme mit Literaturförderung. Ja, dieses Jahr. Das kann sein, aber ich sag, das gab es ja noch so. Keine Ahnung, fällt mir nicht sein, deswegen. Ja. The Revenant ist doch ist auch nach dem Buch, ja. Mhm. Ach so. Gut, da wurde halt nicht abgeredet, ne? Okay. Ja, aber. Ja, stimmt, das ist der Lob jetzt auch nicht so geil. Ja. Aber ich kann jetzt auch zum Rest nichts sagen. Mir hat Marsianer nicht so gut gefallen, würde mich aber nicht überraschen, wenn er gewinnt. Das ist ja auch komisch, wenn Marsianer ein gutes Drehbuch. Nein. Noch irgendwas? Für ein Thema, oder? Nee, kann ich nicht. Dann kommen wir zur besten Nebendarstellerin. Da haben wir Jennifer Jason Leigh. Für The Hateful Eight. Rooney Mara für Carol. Wir haben Rachel McAdams für Spotlight. Wir haben Alicia Vikander für The Danish Girl. Und Kate Winslet für Steve Jobs. Ja. Also ich fand Kate Winslet ganz cool. Ja. Ich war großartig. Ja. Aber Favoriten sind ja wohl Jennifer Jason Leigh und Alicia oder Alicia Vikander. Die Favoriten. Habe ich so gehört. Nein, Jennifer Jason Leigh hat den Golden Globe bekommen. Hä? Was? Jennifer Jason Leigh hat den Golden Globe bekommen. Das beste Nebendarstellung. Nee. Doch. Hat Kate Winslet bekommen. Echt? Ja. So. Stimmt. Ja? Ja. So. Kate Winslet ist die große Favoritin. Ich glaube nicht. Na, der, also der den Golden Globe gewinnt, ist die große Favoritin. Ja gut, aber. Das kann man so sagen. Und ich glaube, sie hat mich auch schon bei anderen großen Veranstaltungen bekommen für die Rolle. Also es ist schon. Ist schon, also Jennifer Jason hat auch ein paar gewonnen. Ja, ich kann gut sagen. Ja. Aber zum Beispiel, also Alicia Vikander ist die, die in Ex Machina der Roboter ist. Die, ich hätte sie eigentlich für Ex Machina erwartet, da, um ehrlich zu sein, weil das fand ich richtig großartig. Ja. Aber ja, also ihr würde ich eigentlich nicht sagen, Rooney Mara ist bei mir komplett gar nicht. Also Carol habe ich ja noch nicht gesehen, aber ich kann Rooney Mara auch nicht so doll leiden, um ehrlich zu sein. Nee. Also manchmal finde ich sie ganz cool, aber ja. Ich hoffe, dass Kate Winslet den bekommt. Das ja, ich fände es auch super. Ich auch cool, ja. Wir können aber überlegen, vermissen wir da vielleicht irgendwen bei einer Nebendarstellerin, wenn man mal drüber nachdenkt? Ray vielleicht, das darf sie. Sie ist die Nebendarstellerin, ja. Warte mal, ich gucke. Ah, okay. Ja, ich vermisse nicht unbedingt bei Nebendarstellern, aber na, dann kommen wir zu den Hauptdarstellern, da vermisse ich immer. Beste Hauptdarstellerin haben wir. Also nee, bester Nebendarsteller kommt jetzt erstmal. Christian Bale für The Big Short, Tom Hardy für The Revenant, Mark Ruffalo für Spotlight, Mark Rylance für Bridge of Spies und Sylvester Stallone für Creed. Also ich muss sagen, was ich gerade schon meinte, oder basically. Ich toll, wenn ich die ganze Zeit labe. Sylvester Stallone hatten ja schon gewonnen bei den Golden Globes. Und es wäre einfach. Da kann man auch was dazu sagen, ja. Eine Rassismusdebatte. Aber es wäre einfach verdammt schön, wenn er jetzt den Oscar auch gewinnt. Also ich würde mich aber freuen, würde mich verdammt freuen, wenn er den gewinnt. Wobei ich sagen muss, ja, also Tom Hardy super geil. Also ja. Ich fand Tom Hardy geiler als Leonardo DiCaprio. Ja, der war einfach. Ich habe mich jedes Mal gefreut im Film, wenn es wieder zu Tom Hardy ging. Ja, ja. Jedes Mal. Ja. Das war so krass, endlich, was er macht. Man kann Leonardo DiCaprio natürlich nicht runterreden. Das, was er da macht, ist krass. Aber letztendlich, er muss nur eine Sache machen. Er muss nur leiden. Was anderes muss er nicht tun. Er muss einfach nur leiden. Natürlich, das macht er krass und du leidest mit dem mit bis zum geht nicht mehr. Aber Tom Hardy, wenn der natürlich, als er die Geschichte erzählt von seinem Vater mit dem Eichhörnchen, das versinnbildlicht diesen Typen Tom Hardy total krass. Und auch ich persönlich, als ich einen Film irgendwie gesehen habe, klar, du supportest nicht alle Sachen, die Tom Hardy da macht im Film, ist ja klar. Aber. Doch, ja. Aber. Ich fand Leonardo DiCaprio scheiße. Das war der zu größten Teilen hat Tom Hardy ja logisch gehandelt. Also, auch in, also hätte er wahrscheinlich Leonardo DiCaprio am Leben gelassen, weil gewartet, wären die alle gestorben. Wären die weiter mit ihm gegangen, wären die alle gestorben. Als er auch meinte, ganz ehrlich, sterb doch einfach, dein Sohn wird weiterleben, du wirst, also mit dir schaffen wir es eh nicht. Da hatte er jedes Mal recht. Ja. Wenn er denn mit dem einen unterwegs war, mit diesem Jungen, genau, und er die Waffe an ihn hält und doch einfach abdrücken, der nur noch redet, weil er es nicht nachgeladen hat. Und er dann halt sagt, ich habe jetzt zweimal das Leben gerettet, am Fluss und als ich Leonardo DiCaprio da zurückgelassen habe. Ja. So, also sei mal lieber dankbar. Und ich war auch im Kino, und ich war zweimal im Kino und jedes Mal meinten alle, Tom Hardy war das Großartigste an dem Film eigentlich. Und natürlich hat er auch zehnmal mehr Dialog als Leonardo DiCaprio, ist ja klar, er kann mehr tragen, so ungefähr, aber ich fand Tom Hardy super geil. Ja gut, Mark Ruffalo, ich habe Spoiler nicht gesehen, Mark Ruffalo darf man nicht unterschätzen, der ist immer gut. Also ich habe noch nie einen Film gesehen, wo Mark Ruffalo den Film nicht aufgewertet hat. Bei Spotlight sollen nur alle extrem gut sein und Mark Ruffalo sogar noch herausstechen. Also. Und, ja, also ich denke, sie geben Sylvester Stallone tatsächlich einfach nur, um das Ganze abzuschließen. Wer da echt vermisst ist bis zum geht nicht mehr, ist fast der komplette Cast von Straight Outta Compton. Ja. Sorry, aber die kompletten, okay, Dre, den jungen Dre vielleicht darstellt nicht mehr, aber der Eazy-E darstellt und der Ice Cube darstellt, also der Sohn von Ice Cube, dem richtigen Ice Cube. Ja. Ey, die spielen so gut. Das sind so welche Talente und die wurden bei jeder Prediction im Vornherein meinten alle, die werden nominiert. Zu 100%ig kommen die. Und keiner von denen. Und das ist echt eine richtige Das ist zum Beispiel so ein Ding, Christian Bale, ich meine, der ist auch nicht so geil. Also, in The Big Short. Ja. Der, was hat er denn gemacht? Der hat die ganze Zeit am Anfang meint er, hat er ein bisschen autistisch gewirkt und dann hat er die ganze Zeit Schlagzeug gespielt. Und war aber noch irgendwie von den ganzen Charakteren. Ich fand den tatsächlich ganz gut, ja. Ich fand Steve Carell. Steve Carell war auch nicht schlecht, aber Christian Bales Charakter fand ich auch gut. Vor allem, weil er immer so ein bisschen gestottert hat, also nicht wirklich, aber halt war irgendwie komisch in dem Film. Ja, aber ich finde es immer so, immer zu nominieren. Also ich finde seine Nominierung ist halt, weil er komisch ist. Nee, ja, ich weiß schon, aber er war irgendwie interessant in dem Film. Gut, aber wir können ja eigentlich sagen, dass wir. Also von dem, der es am meisten verdient hätte, wäre es Tom Hardy bei The Revenant, oder? Auf jeden Fall. Auch so viele Filme wie der. Na gut, aber das ist ja eine Tom Hardy ist wirklich fast bei den Top nur wenigen Zweiten auf. Ey, mittlerweile. Tom Hardy, um ganz kurz Thema zu wechseln. Tom Hardy war ja eigentlich auch nominiert, sollte eigentlich auch mitspielen in Suicide Squad. Ne? War ja eigentlich geplant gewesen früher, dass er da mitspielt. Ist er nicht drin? Nein. Nee, als Deadshot wurde er doch durch Louis Mutter ersetzt. Ja. Nee, oder er spielt aber andere Spiele. Aber ich hab doch. Okay. Ich dachte, ich hab gerade einen Trailer gesehen und dabei sei er noch dabei gewesen. Nee, da war okay. Also auf gar keinen Fall. Nee, aber wurde er durch Will Smith ersetzt? Nee. Er wurde durch irgendwie anders ersetzt. Aber durch irgendeinen Kackdarsteller. Aber ich weiß nicht mehr. Ah, du siehst in dem. Lass doch so stehen. Ja, gut. Wird das ein Trailer? Okay. Also er spielt garantiert nicht mit. Ja, okay. Ich weiß, wie du meinst, es gibt einen, Tom Hardy sehr, sehr ähnlich, aber das ist nicht Tom Hardy. Aber zu dem, der da rauskommt und sie verkloppt oder was? Der die Cola-Dose aufmacht und so trinkt. Ja, das ist doch Der sieht aber Tom Hardy mega ähnlich. Ja, aber es ist auf jeden Fall nicht Tom Hardy. Nein, natürlich nicht. Tom Hardy spielt nicht in Suicide Squad. Das ist nicht Tom Hardy. Ja, der sich weiß, wird verprügelt. Aber spielt ja nicht Harley Quinn. aber jedenfalls, also Tom Hardy ist ja echt, außer echt ganz wenige Ausnahmen, ein Symbol für Qualität einfach. Wenn Tom Hardy sich dazu entscheidet, mitzumachen, dann wird es höchstwahrscheinlich geil. Und allein, dass er rausgegangen ist, weil er meinte, das ist wirklich geil. Deswegen sehe ich den Film nicht gerade offen gegenüber. So. Ich glaub, ja, Suicide Squad ist auch irgendwie. Ich bin mir da sehr unsicher, ob der gut wird oder schlecht. Entweder wird komplett geil oder komplett scheiße. Ja. Also der neue Trailer. Ja, okay, ist schon zu weit. Also der neue Trailer ist mega geil, da freue ich mich. Da habe ich dann gedacht, ach, vielleicht wird er doch ganz gut. Nein. Ist auch ein bisschen over the top. Ja, es kommt wahrscheinlich auch alles nur durch die Musik. Ja. es wirkt auch ein bisschen wie so ein lustiges Watchmen. Irgendwie, wenn du den Trailer ansiehst. No. Aber gut, ist jetzt was anderes. Wir sind mal kurz ruhig. Nee, ich wollte mal schauen. Gut, jetzt ist Unterbrechung. Ich wollte nur schauen, ob das Kabel an der Tischplatte ist, ansonsten wenn wir eben auch oder so dann. Ist jetzt eben ein bisschen spät. Ja. Ja. Na gut, dann kommen wir jetzt zur besten Hauptdarstellerin und ich glaube, ich weiß schon, dass wir es gleich sagen, dass die Hintergrundist. Ja, das ist glaube ich klar. Da haben wir einmal Kate Blanchett für Carol, wir haben Brie Larson, keine Ahnung, die da kommt. für Room. Wir haben Jennifer Lawrence mit Joy. Das ist, okay, das darf ich nicht mehr dazu. Wir haben Charlotte Rampling für 45 Years, die alte Rassistin. Was ist das für ein Film? Wo kommt der plötzlich her? Wir haben. Was war denn die Nominierung? Wir haben Sawyers, Ronan. Sawyers, keine Ahnung. Für Brooklyn, eine Liebe zwischen zwei Welten. Ja. So, also ich würde mal sagen, den du vermisst, ist Charlize Theron als Furiosa. Ne? Gut, aber ey, wann hat man eine Frau für einen Actionfilm Auszeichnung bekommen? Ja, könnte man es mal machen. Also, das ist Mad Max und sie trägt den ganzen Film. Du, aber allein die Frau, die quasi überhaupt die Actionrolle für eine Frau begonnen hat, jemals, in der Filmgeschichte so ungefähr, wurde nur nominiert. Das ist Sigourney Weaver. Ich glaube, Sigourney Weaver. Also, ja, stimmt. Alien. Ja, ich glaube, sie war für Aliens war sie nominiert, als beste Schauspielerin. Und super. Das war der erste riesige Sprung für weibliche Actionrollen. Und natürlich war Charlize Theron geil, aber ich habe nie einen Oscar bekommen. Also ich hätte mir... Hätte sie aber... Ich hätte mir eine Nominierung krass gewünscht, auf jeden Fall. Zum Beispiel, ich kenne jetzt nicht, ich kenne Charlotte Rampling, ich kenne 45 Years nicht. Charlotte Rampling kennst du doch. Das ist die, die meinte, dass als Schwarze die Oscars boykottieren, Rassismus gegen die Weißen ist. Ja, die hat sich hingestellt und meinte, dass halt jetzt Will Smith und so weiter nicht zu den Oscars gehen, das ist Rassismus gegen Weiße. Ja gut, Ja, die kennst du, das ist die mit diesen ganz krassen, ekligen Augenringen, die ist, wo spielt ihr mit? Ich, mir fällt nur Babylon AD ein. Das habe ich vor 1000 Jahren gesehen. Mhm. Nee, den habe ich gar nicht gesehen. Ich habe gesehen mit 2000 BC. Ja, 10.000 BC oder so. Das ist eine Scheiße, der Film. und die zum Beispiel, na, 45 Years, ey, der Film ist für nichts anderes nominiert. Ja, aber vielleicht war der von mir. Ja, vielleicht ist sie ja krass dann, aber. Na ja, gut, ich finde Charlize Theron hätte es auf jeden Fall verdient. Ja. Und, also ganz ehrlich, Jennifer Lawrence, ich kann es nicht mehr sehen. Ich kann die auch nicht mehr sehen. Die spielt auch. Kann sagen, dass du mit, oh, wie wandelbar ist die Frau? Nein, die ist nicht wandelbar. Ich spiele jedes Mal gleich Krutze. Ein bisschen anders verpackt und das ist alles. Generell, das hat ja immer diesen Anschein. Also es gibt. Das ist so das meist. Genannte Argument, das ich immer höre für irgendwelche Schauspieler, die so groß sind, oh, die sind so wandelbar, aber im Prinzip sind die alle fast gar nicht wandelbar. Das ist so, ein fucking Tom Hanks spielt fast immer die gleiche Rolle. Er ist fast immer halt einfach fucking Tom Hanks so. Und er spielt es immer toll und auch, also sag ich, Martin Freeman ist ein grandioser Schauspieler, aber er spielt dann immer Martin Freeman. In deiner Nähe, auf jeden Fall. Er hat immer die ja, Rolle. Weißt du, ob ich da schon gehört habe, er ist so wandelbar. Nee, Benedict Cumberbatch auch schon, er ist wandelbar. Ich habe noch nie eine wandelbare Rolle, also Cumberbatch ist großartig, aber er spielt immer den unglaublich besonderen Typen. Immer, er spielt nie jemand anderen. Doch, bei August in Osage County, da spielt er einen krassen Loser. Achso. Gut, aber wenn du jetzt Sherlock nimmst oder Smaug nimmst oder Khan nimmst, ja. Oder wenn du auch Imitation Game nimmst, er ist immer der andere, der irgendwie anders ist und so weiter und so fort. Aber Dr. Strange, ja genau dasselbe. Aber vielleicht Edward Norton ist doch zum Beispiel, würde ich sagen, Wandel. Ja, es tritt jetzt noch alle zu, aber. Es gibt auch Unterschiede. Also es gibt Tom Hardy-Wandel, Leonardo DiCaprio, einer der wandelbarsten Menschen der Welt, so ungefähr. Aber ich sag nur, für viele, wo halt irgendwie gesagt wird, boah, ist der wandelbar, die sind meistens gar nicht so wandelbar. Das wirkt nur nach außen so, aber im Prinzip machen sie sehr oft dasselbe. Also Edward Norton ist wandelbar, keine Frage. Und hier Tilda Swinton halt vom Aussehen her. Also jetzt nicht vom Schauspiel, aber sie spielt halt immer so, ist halt immer krass, und sieht immer krass anders aus. Zum Beispiel hier, an den ich jetzt gerade denken muss, Johnny Depp, der sieht auch immer anders aus, ja. Aber irgendwie noch gleich alles. Ja, ja, die, vom Charakter her, ich meine jetzt vom Aussehen kann man ja auch sagen, wenn der ist wandelbar. Das ist keine Leistung, aber wenn du jetzt ein Gesicht hast, was man, womit man viel machen kann, dann ist das für mich auch schon wandelbar. Kannst du ja nichts, wenn du einfach so ein komisches Gesicht hast. Das ist kein Talent, aber es ist trotzdem irgendwie wandelbar, keine Ahnung. Ey, zum Beispiel guck dir Adam Driver in Girls an, guck dir Adam Driver als Kylo Ren an. Ja. So, das ist auch wandelbar, aber ist ja auch egal. Guck dir Adam Driver bei der Armee an. Ja, als er zur Armee gegangen ist, zu Maurice, ey. Das ist stark, der hat so eine Segelohren, das ist so fast mal. Das haben sie auch perfekt versteckt ins Daraus, ne? Mit den Haaren, die uns komplett davor sind. Ja, hier hat er jetzt ja immer, weil ich gemerkt habe, dass er einfach scheiße aussieht. Okay. Ja, weil ich finde den Star Wars super. Ja. Ich finde, der, also den, Okay, das muss man vielleicht schon sagen. Den hätte ich vielleicht noch gerne gesehen, einen besseren Nebendarsteller. Bin ich ganz ehrlich, weil ich finde, Kylo Ren ist das Beste im gesamten Star Wars Film. Dann hätten sie aber wahrscheinlich eher noch Harrison Ford nominiert oder so. Ja, gut, so das als, Kylo Ren in Star Wars ist so unfassbar geil. Ja. Das ist der erste facettenreiche Bösewicht seit Ewigkeiten. Das ist der erste Bösewicht, den man nicht in irgendeine Rubrik reinschieben kann. Das ist der erste, den man nicht in einem Satz erklären kann. Das ist der erste, der sich noch so entwickeln kann. Das ist super geil. Ja. Gibt nichts Besseres. Und trotzdem hasst das Internet ihn. Ja, sie machen Witze. Aber hassen? Ey, was ich... Ey, ganz ehrlich, sorry, aber wer Kylo Ren hasst in Star Wars 7, der hat den Typen nicht begriffen. Ja. Das ist alles. Und wenn es und dann wirklich nur ist, ja, aber er ist nicht so krass. Ja, gut, dann. Ja, das ist eine Heule, so. Das ist leer. Das ist so ein kleines, verzogenes Kind. Ja, aber das ist ja immer so viel mehr dahinter. Ja. Also Tim meinte, wo er den gesehen hat im Kino, hätte das ganze Kino gelacht, als er die Maske abgenommen hat. Ja, bei mir auch. Ich finde, sorry, ich find fast, das ist fast die beste Szene des ganzen Films, wo er die Maske abnimmt. Weil das ist, ich schweige jetzt ein bisschen ab, aber egal. Da, wo er die Maske abnimmt und der Reveal ist, dass es keinen gibt, das ist so nice, dass du merkst, er muss die Maske gleich tragen. Er trägt die Maske einfach nur, weil er sie tragen muss. Weil er sie tragen will. Ja. Und ey, das alles noch, wie er ihn spielt, als diesen mit der Maske auf, hast du einfach den krassesten Respekt vor ihm, bis vor den das erste Mal abnimmst und denkst, boah Mann, der ist schon angsteinflößend und nice, und dann nimmt er den ab und du merkst, halt ein Junge. Ja. Der gar nicht weiß, wo er irgendwie hingehört, und diese ganzen so Ausraster, Ausbrüche von ihm, weil er so sich überhaupt nicht unter Kontrolle hat und so weiter, das ist so geil. Und du hattest bisher immer nur diese weisen Bösewichtrollen. Du hattest den Joker. Und du hattest Bane. Du hattest den, oh, ich bin so Psycho und ich habe alles 10 Jahre im Voraus geplant und keiner kann mich, weil ich so genial bin. Und du hast die, oh, ich bin so krass und ich hau alle weg. Und beide Rollen haben ihre Meister. So, das eine ist der Joker als Heath Ledger und das andere Bane ist vom Harry und Bane. Na gut, da haben sie aber auch... Na, aber das ist eine Bösewicht-Rubrik, das ist nun mal so. Und jeder Bösewicht, der seitdem rauskam, ist das eine oder das andere. Also, das ist nie was anderes, das ist immer irgendwo, ob es jetzt Khan ist, ob es jetzt Smaug ist. Smaug ist genau so ein Joker. Das ist einfach, das kannst du alles immer so aufteilen. Jeden Einzelnen. Und Kylo Ren ist der Erste seit Ewigkeiten, der das nicht ist. Ja. Und deswegen hätte ich ihn eigentlich gerne nominiert gesehen. Ja, aber dafür kann Adam Driver nichts. Also, ja, also aber, nicht spielen, aber ja, spielt es ja auch so. Ja. Aber ist ja auch egal. Ist nicht nominiert, bei den besten Hauptdarstellern mit Avery Larson für Raum. Ja. Ja, die hat jeden Preis gewonnen. Da gab es nie jemand anderen, der eine Chance hatte. Mhm. Und dann zu den besten Hauptdarstellern. Da sind nominiert Bryan Cranston für Trumbo. Auch die einzige Nominierung für Trumbo. Matt Damon. Da haben wir jetzt eigentlich schon Favorit abgegeben bei bester Hauptdarsteller. Achso, ja, den denkst du dann. Er hat es gerade für uns alle gemacht. Das du hast du gesehen. Also, da kannst du abgeben, was du willst. Sie gewinnt den eh. Ich habe den Film nicht gesehen, deswegen kann ich. Achso, ja, okay. Raum, ist es ein Horrorfilm? Ich weiß gar nicht, man soll nichts darüber wissen, bevor man ihn anguckt. Okay. Es geht um Brie Larson und ihren Sohn. Gut. Okay, an die besten Hauptdarsteller: Bryan Cranston für Trumbo, Matt Damon für den Marsianer, DiCaprio für Revenant, Michael Fassbender für Steve Jobs und Eddie Redmayne für The Danish Girl. Ja. Wird DiCaprio kriegen, ja, glaube ich. Also ich muss sagen, dieses Jahr keiner mehr verdient als Michael Fassbender. Ja. Ist so. Keiner mehr verdient als Michael Fassbender. Also, Michael Fassbender müsste den so sehr gewinnen. Ich gönn's DiCaprio natürlich, jeder von uns gönnt's ihm. Ja. Sind wir ehrlich. Aber es ist der falsche Film. Ja, ja, natürlich. Er hätte bessere Rollen davor schon. Ich muss auch sagen, da kommen wir wieder zu diesem Oscar-Denken. Ne? Also, dies ist so. Er war in Wolf of Wall Street besser. Er war in Django besser. Er war in diesem ganzen Film war er besser. Keine Frage. Auch besser. So, er war schon so oft. Also, das ist auch grandios, was er macht. So, aber er war schon so oft besser. Aber ich meine, er war halt immer grandios für eine Rolle, für die du keinen Oscar vergibst. Also, du gibst. Mhm. Ne, also, sobald es Amerika ein schlechtes Licht rückt, gibst du dem Typen keinen Oscar. Wenn Christoph Waltz für den Judenjäger einen Oscar kriegt, ist das in Ordnung. Weil das. Ja, weil, guck mal, weil das rückt. Die Staaten in kein schlechtes Licht, weil das ist eine Rolle, der einen Deutschen spielt in Deutschland. Das war nun mal so und das ist okay. Und der spielt halt verdammt gut. Aber wenn Leonardo DiCaprio einen rassistischen, sadistischen, alten Sklavenbesitzer spielt, Natürlich kriegt er dafür den nicht den Oscar. Und wenn er dann beim nächsten Mal 3 Stunden lang ein drogenabhängiges, kriminelles Arschloch spielt, aber Matthew McConaughey nominiert ist, der halt einen AIDS-Kranken spielt, natürlich kriegt der den Oscar nicht er. Und jetzt spielt er halt das erste Mal jemanden, fast das erste Mal, aber jetzt spielt er halt jemanden gut, für die du durchaus den Oscar geben kannst. Und irgendwann ist, glaube ich, auch der Aufruf aus dem Internet so groß, dass sie nichts mehr machen können. Dass sie einfach sehr zuverrichtet sind. So eigentlich, aber eigentlich ist es auch schade, nur den Oscar zu geben, weil ich glaube, da bricht das Internet einfach zusammen. Ja. Das geht nicht mehr, ja. Und ich meine, wie gesagt, Michael Fassbender war so großartig und Fassbender ist auch meiner Meinung, muss ich echt sagen, ich glaube, das Beste, was wir momentan haben. So ja. In dieser, der ist einfach unfassbar krass, aber wie gesagt, der Film, uns dürfen wir nicht vergessen, Steve Jobs ist halt in den USA, hat er einen ganz anderen Stellenwert als hier, er ist halt da ein richtiger Volksheld, so ungefähr, und Steve Jobs ist ein unglaublich ehrlicher Film und rückt halt auf Jobs in kein so geiles Licht. Wieso solltest du dem Film, der einen amerikanischen Helden nicht so ein geiles Licht rückt, plötzlich mit dem besten Hauptdarsteller auszeichnen? Das machst du nicht, deswegen machen sie es nicht. Und also, ich würde alles darauf verwetten, dass Linda Cabo gewinnt. Ja, auf jeden Fall. Und mit Eddie Redmayne, da haben sie jetzt, glaube ich, auch einen Liebling bei den Oscars wieder gefunden, ne? Ja, das ist auch, ganz ehrlich, ich kann es nicht mehr sehen. Das ist jedes Mal die gleiche Piep, ne? Also, wenn wieder ja, und sie spielt, und er spielt einen Mann, der sich als Frau fühlt, oh Gott, ja. Das ist langsam wird so shut up, weil das ist so wie bei... Jared Leto hat den Oscar auch dafür gekriegt. Ja. Ja gut, aber da finde ich es noch ein bisschen... Ja, aber da spielt halt auch eine Transe. Das ist immer dieses, und ich mache aufmerksam auf, komm. Ja, aber bei Danish Girl ist genau dasselbe wie letztes Jahr, was war's da, Imitation Game. Mhm. So ein Film, der irgendwie nur dafür gemacht, also der toll, der wahrscheinlich super gut ist, hat beide nicht gesehen, aber der irgendwie nur dafür gemacht ist, um einen Oscar zu kriegen. Ja, natürlich. Weil er so bewegend ist und so wichtig, so wie Selma. Deswegen habe ich auch so aufgeregt, dass der keinen Oscar kriegt. Diese ganzen, also sowas wie Carol auch, das ist alles einfach auf Oscar ausgelegt. So, und ja, ey, das ist, also ganz ehrlich, ich würde, Tom Hardy ist schon nominiert. Ich hätte es cool gefunden, wenn sie einen dominiert hätten für halt Mad Max. Wäre eigentlich noch ganz lustig gewesen. Aber so. Das hätte man nicht vertreten können. Aber The Danish Girl wieder und auch dieses, was inzwischen Pflicht ist in allem, was released wird. Du brauchst ein lesbisches Pärchen, du brauchst ein schwules Pärchen. Ansonsten ist es nicht cool. Und ich frage mich jedes Mal, das ist so krass lächerlich. Und er ist wieder nur nominiert, weil er halt einen Mann spielt, der sich als Frau fühlt. Ja. So, wieso gibt es in. Ist jetzt kein guter Spoiler. In Jessica Jones, wieso hat er diese Anwältin? Wieso ist die Lesbe? Warum? Ja, was bringt es der Story? Wieso ist der Chef in Mr. Robot? Wieso ist der schwul? Warum? Ach ja, stimmt, aber ja, da war es auch richtig unwichtig. Ja. Ich weiß nicht, ob sie das wissen, aber ich bin schwul. Vielleicht als Joke oder was? Weißt du, wenn es zu der Story etwas bei. Und zum Beispiel in Imitation Game ist ja eine wahre Geschichte und so weiter. Und deswegen. Muss es so erzählt werden, aber wenn einfach die Chefin Lesbe ist und es gibt nicht mal einen Grund. Sie ist so. Aber da ist ja ihre. Warum? Da ist ja ihre Frau noch irgendwie in die Geschichte mit. Ja, aber das hätte man doch locker anders. Ja, man, Jessica Jones stimmt an vielen Stellen nicht so ganz. Ja. Aber wie gesagt, es nervt mich einfach so krass und deswegen hoffe ich einfach, dass DiCaprio das Ding gewinnt. Ja, ich krieg den eh. Also. Aber ich würde noch gerne was zu. Bryan Cranston sagen, weil es gab ja... cool eigentlich auch irgendwie, wäre auch ein bisschen cool. Ja, aber das ist auch wieder so ein Ding, als hätten die Oscars nur darauf gewartet, dass Bryan Cranston endlich mit Breaking Bad aufhört und Filme macht, damit sie ihn endlich nominieren dürfen. Ja. So, jeder liebt Bryan Cranston, jeder findet ihn toll in Breaking Bad und jetzt haben sie endlich die Chance, ihn zu nominieren. Für einen Film, der auch wieder für nichts nominiert ist. Wie gesagt, ich habe nicht gesehen, vielleicht ist er auch super toll da drin, aber das ist dann wieder so ein Ding, warum nominiert man dann nicht Will Smith oder so, aber das ist wieder dieses Aufrechnen auf die Schmerzen, aber ich weiß nicht, ich finde es immer ein bisschen, Bryan Cranston hat für mich so einen Beigeschmack, als wenn jetzt endlich macht er Filme, endlich dürfen sie ihn nominieren und wahrscheinlich sehen wir in den nächsten 10 Jahren 10-mal als besten Hauptdarsteller, aber... Also ich würde sagen, wir können alle darauf einigen, dass Leonardo DiCaprio... Obwohl Michael Fassbender kriegen sollte. Ja. Wobei Niklas hat ja nicht, du hast ja... Steve Jobs nicht gesehen, oder? Nee. Und das war's mit dem zweiten Teil unseres Podcasts. Im letzten folgen dann noch die beiden großen Kategorien: beste Regie und bester Film.